Auffällig am neuen Album Instinctive Traveler ist, dass es fast im Alleingang von Dissident Marlon Klein komponiert, produziert und arrangiert worden ist. Die beiden anderen Mitglieder des Trios, Frido Josch und Uwe Müllrich, geben eigentlich nur kurze Gastspiele, mehr oder weniger als Statisten. Darüber und über viele andere Dinge unterhielt ich mich mit Dissident Uwe Müllrich, dem Außenminister und Sprachrohr der Band. Also dieses Album ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, denn also Marlon hat so ohnehin die meisten Alben produziert, außer Germanistan. Der ist ohnehin unser Produzent und die interne Arbeitsteilung, die wir eigentlich haben, ist, dass er der Produzent ist, dass er jetzt hier die meisten Stücke auch komponiert hat. Das ist ein Ding des aktuellen Prozesses, weil ich habe mich halt um andere Dinge gekümmert zu der Zeit. Das ist, dass ich praktisch der Außenminister bin. Darum sitze ich jetzt auch hier, muss mir den Mund fusselig reden. Und Marlon produziert und der Frido ist, macht unseren Verlag. Also da haben wir schon mal diese Arbeitsteilung gefunden und dass jetzt ein Album so extrem von einem geprägt wird wie dieses, das hatte jetzt mehr so interne Gründe, dadurch, dass wir uns, wir kamen alle wieder in Deutschland zusammen, haben ja vorher weit über die Welt verstreut immer gelebt und das hat sich so ergeben, das Studio ist da beim Marlon und er produziert ohnehin und da ist das in einer Ausnahme. Das nächste Album wird bestimmt wieder kollektiver entstehen als dieses. Ne? Aber die Arbeitsteilung, wie gesagt, ist so, ich bin der Außenminister, Frido ist der Innenminister, Marlon ist der Produzent. Also das ist ja fast schon wie ein kleiner Staat im Staat, beziehungsweise ein kleines funktionierendes System. Und damit habt ihr auch seit 17 Jahren jetzt, 1980 gegründet, ja, richtig? Ja. Keine Probleme? Nee, das sind Bereiche, die sich zwar überschneiden. Ich meine, ich habe auch mein Studio und wir sind alle miteinander vernetzt am Internet und es steht auch jedem frei, sich in jedes andere Gebiet einzuklinken, aber es hat sich so herausgestellt, dass die Talente halt auf verschiedenen Feldern liegen und sich gegenseitig gut ergänzen. Ne? Aber wie gesagt, es funktioniert und never change a winning team, sagen wir uns. Das ist richtig. Dissidenten, ist das dann schon fast so etwas wie ein Vermarktungsetikett? Also gerade bei dem jetzigen Album, was ja sehr stark eben... Sicher. Man hätte auch sagen können, das ist jetzt Marlon Kleins Soloplatte, aber Marlon Klein ist halt zu 33 1/3% auch Dissidenten und also ist das eine Dissidentenplatte. Während wir auch andere Sachen produzieren und in unserem Verlag rausbringen, die dann natürlich unter ihrem eigenen Namen rauskommen. Zum Beispiel die meisten Musiker aus Indien oder Arabien, mit denen wir gearbeitet haben, denen ermöglichen wir auch über unseren Verlag und unser kleines Label, ihre eigene Produktion hier rauszubringen und sich hier mal zu Gehör zu bringen, so wie wir das in ihren Ländern können. Wenn wir gerade noch von der jetzigen Platte sprechen, ein Novum da drauf ist vielleicht Biker, eine neue Stimme. Deine Tochter, richtig? Meine Tochter, ja. 18, 19? 18 ist sie, ja. Und wie ist das zustande gekommen, dass sie da so mit reingewachsen ist, beziehungsweise auch sehr stark auf der Platte halt gefeatured wird? Die wurde ja praktisch zur Gründungszeit der Dissidenten, die Gründung fand damals in Indien statt, wurde die in Indien geboren und wir hatten auch lange unser Basislager in Indien. Ist sie also dort aufgewachsen, später in ein paar Jahre in Südafrika, in Arabien war sie, in Amerika, die war halt immer mit dabei und dann ergab sich das natürlich wie fast automatisch, dass sie dann, als sie anfangen wollte zu singen, dass wir uns dann gesagt haben, okay, machen wir mal was mit ihr, weil die ist sonst auch so eigenständig unterwegs, hat alle möglichen Projekte schon und wir hatten ja immer diese Schwelle, nicht Englisch oder nicht Deutsch singen zu wollen, das war ja unser Thema, ein bisschen uns Sänger oder Sängerinnen mit möglichst fremden Sprachen zu holen, weil wir schon auf Gesang stehen, aber jetzt nicht uns textlich äußern wollten. Und dadurch, dass meine Tochter halt also muttersprachlich Englisch spricht, besser Englisch als Deutsch, da war diese Schwelle nicht mehr gegeben und irgendwie haben wir mit ihrer Hilfe dann Neuland betreten. Warum wollt ihr euch textlich nicht äußern? Nicht politisch, nicht sozial oder was hat das für Gründe? Einmal war unser Anliegen, natürlich schon seit den 70ern, dass wir was international Verständliches machen wollten. Das hat die deutsche Sprache schon mal ausgeschlossen. Und jetzt Englisch zu singen, so wie die Scorpions mit einem schweren deutschen Akzent, war uns ein bisschen peinlich. Time is real time. Hm. Da sind indianische Gesänge zu einem Thema, was inhaltlich Dreamtime eigentlich Australien zuzuordnen ist, den Aborigines, Dreamtime, ja. Songlines und so ja. weiter. Das bringt ihr hier zusammen. Inwieweit, ja, wie ist der Titel oder wie sind, was das steht dahinter? Das bezieht sich auf den Begriff Dreamcatcher. Die Indianer haben in ihren Zelten, in ihren Wigwams immer so Ringe hängen. Die sieht man manchmal, da hängen so kleine Fuchsschwänze dran und sowas. Damit wollen die ihre Träume einfangen, weil sie keinen Unterschied sehen, ähnlich wie die Aborigines. Und das ist die textliche Bedeutung von diesem Song. Deshalb dann natürlich auch die indianischen Gesänge. Ojibwe ja. oder Ojibwe was? Ojibwe-Indianer sind das, ja. Und der Song, auf dem das basiert, das ist der sogenannte Flag Song. Den verstehen alle Indianer von Argentinien bis zum Norden. Das ist sozusagen ihre Nationalhymne. Obwohl wir ja das Abspielen von Nationalhymnen und Marschmusik bisher immer vermieden haben, aber da haben wir ein Zugeständnis gemacht. Wenn man sich den Gesang anhört, beziehungsweise überhaupt einige der Sachen auf der neuen Platte, um die es ja natürlich auch geht, Promotion Tour und so weiter, ist ja jetzt gerade rausgekommen, dann merkt man deutlich, Biker rappt, dann sind Grunge-Anklänge drin, dann sind Drum-and-Bass-Sachen drin, diese hochgetunten Snares, diese typischen Sounds. Ist das ein bisschen populistisch? Ist man eigentlich sonst gar nicht, ist ein spezielles Album, aber ich sag mal jetzt einfach von den Dissidenten gewöhnt, weil die bringen ja eigentlich sonst ihre eigenen Sounds und kopieren nicht. Naja, unsere Alben entstehen eigentlich immer, oder das bestrebende Album ist immer, dass die 50-50 entstehen. Also wenn man jetzt was Älteres nimmt, sagen wir mal Live at the Pyramids, dann waren wir immer bemüht, den Musikern, mit denen wir da spielen, auch ihren Freiraum zu lassen, dass sie sich verwirklichen können. Und nachdem die Biker jetzt so viele Songs singt, mussten wir natürlich auch ein bisschen auf ihre Bedürfnisse da eingehen, weil die ist 18 und die steht halt nun mal auf Drum and Bass und solche Geschichten. Und da war klar, dass die natürlich das auch reinbringen würde. Das ist jetzt nicht, dass wir uns da unbedingt an den Zeitgeist anbiedern wollen, obwohl ich halte es auch gar nicht für etwas Schlechtes, solange man nicht hinterher rennt, sondern es war einfach das der Freiraum, den wir der Sängerin geben mussten. Ne? Positivity is what I praise. Stay negative and remain a brain slave, slave, slave. Illai endre solli vidu, inam theriyavidil olindu vidu. Pallai kooda kaatti vidum, pagaivar pakkam thirumbi vidade. Illai endre solli vidu, inam theriyavidil olindu vidu. Pallai kooda kaatti vidum, pagaivar pakkam thirumbi vidade. Kanniyendan kanmaniye, kanmaniye, kanmaniye, kanmaniye. Relax and let go as I give you a blow of a muff fluff. Cause like a miss I don't miss, but I never miss to tell you where we is and when. I just come through conservatives with a bad I get see through. Not a time to go back on time to see reality. I find a rhyme, but just like there's no king, there ain't no queen. Now it's your own hero you're making, so quit leaning on a dream. Try to look beyond the ignorance and the lies. Be a light shining through the fog that can't be disguised. Mad props to all peeps fighting with their heads. 48 CA bulled up routine, know what they said. And that's a message from the people to the people. தனியே ஒரு வழி போகாதே, தாயின் சொல்லை தட்டாதே, பயமில்லாமல் தெரியாதே. கண்ணே என்ன கண்மணியே, கண்மணியே, கண்மணியே, கண்மணியே. Say that it won't end, say you got no time. Stranger didn't give up the past line. You can get down on your knees and pray all day, but if you don't listen up, you won't get your way. Now late in the relationship, he asks you for your name. Not a question why, silly, silly games drive me insane. You're getting hurt all the time. Don't believe in dreams, but some things aren't like they seem. You gotta switch. Dreamtime, Realtime, wenn man eure Geschichte, die Biografie bzw. das ganze Umfeld der Dissidenten sich anschaut, dann ist es unglaublich. Dann ist es eigentlich wirklich wie ein Traum, diese Reisen, diese Dinge, die stattgefunden haben in Indien, Marokko, weltweit, Geschichten, die in der Biografie beinahe schon wie erfunden klingen, also wie ein Märchen. Ja. Nee, also zum Beispiel die Geschichte in Indien. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie sowas zustande kommt? Dann auch hinterher Marokko, aber erstmal vielleicht Indien. Weil Indien. Ja, okay. Wir haben da gespielt, zum allerersten Mal noch mit den leider immer noch so unterschätzten Embryo aus München. Werden die Älteren unter unseren Hörern noch kennen. Die gibt es übrigens immer noch. Leider sehr unterbewertet, wie ich sage. Aber da waren wir also in Indien, haben da rauf und runter gespielt und einmal fuhren wir mit dem Zug von Kalkutta nach Bombay und das zog sich derartig hin, fast 3 Tage, dass wir mal irgendwann mitten in der Nacht, als der Inhalt des vorderen Klos im Wagen immer zu dem im Hinteren schwappte und wir dann mit hochgezogenen Beinen auf den Bänken saßen, haben wir uns gedacht, nee, hier müssen wir jetzt aussteigen. Und weil der Zug hielt irgendwo, man sah nur ein flackerndes Lagerfeuer am Bahndamm, hier steigen wir aus und dann gucken wir, wie wir morgen weiterkommen. Das halten wir nicht mehr aus. Und die Menschen, die da am Lagerfeuer saßen, die dachten sich, ja, wenn jetzt hier so viele Europäer mit so vielen Metallkästen und sowas aussteigen, die können doch nur zum Maharaja wollen. Und haben uns dann nachts zu dem Maharaja gebracht. So entstand eine bis heute noch andauernde Freundschaft. Der Maharaja wurde auch der Pate meiner Tochter. Und das ist das nicht Karl May? Ja, so hat sich's zugetragen. So hatten wir dann plötzlich ein Basislager in Indien und von dort aus haben wir dann fast 2-3 Jahre lang uns so quer über den Subkontinent ausgebreitet und irgendwann dachten wir, Mensch, das müssen sich doch auch die Menschen im Westen mal anhören. Und dann waren wir 83 wieder zurück, haben das vorgetragen und daraufhin haben wir dann in Marokko gespielt und uns mit Paul Bowles, einem amerikanischen Schriftsteller, der dort lebt, angefreundet und der ist eigentlich auch Musikforscher, hat wahnsinnig viele Bänder aus den 40er Jahren aufgenommen, irgendwelcher Stammesmusik und das war also die wahre Fundgrube für uns. Und dort haben wir dann auch Freundschaften geschlossen und unser zweites arabisches Projekt gestartet. Ne? Und das ein Ding führte zum anderen, es war eigentlich immer die Musik, die uns da hingebracht hat. Die Leute fanden die Musik gut, wir trafen Musiker, haben selber was gelernt und haben uns meistens gesagt, Mensch, lass uns doch mal zusammen ein Projekt machen. und sind dann immer in Westen, haben das zum Vortrage gebracht und haben die Gage dann immer in den entsprechenden warmen, Palmen umsäumten Ländern wieder ausgegeben. Ne? Aber das ist sowieso eine Frage, die mich wahnsinnig interessiert. Ihr seid nun weltweit rumgekommen, habt interessante Menschen kennengelernt. Was bewegt euch immer wieder dazu, jetzt nach Deutschland zurückzukommen? In ein Klima, das zum einen nicht nur vom Wetter her kalt ist, sondern auch menschlich zum Teil ja doch mittlerweile auch aufgrund der ökonomischen Situation sehr unterkühlt ist. Ja, die Frage kann ich für mich selber auch immer noch nicht so recht beantworten. Ne? Zum einen sind es vielleicht familiäre Bande, natürlich die Sprache. Das, also nachdem wir so viele Jahre weg waren, wir waren ja praktisch von 81 bis 92 waren wir ja nicht in Deutschland oder nur sporadisch. Auch ein Bedürfnis aus dieser jetzt, ganz aktuell mit diesem Album da auch verbunden, das Bedürfnis ein bisschen aus dieser Rolle des Propheten im eigenen Lande rauszukommen, ist halt natürlich doch schon ein Bedürfnis, dass da, wo man sich am besten artikulieren kann, dass die Leute vielleicht doch mal irgendwann kapieren, was wir da eigentlich machen. Dass das jetzt keine Folklore ist, sondern dass wir dann etwas weitergehendes Anliegen haben, das sich eher mit dem Global Village verbinden lässt. Ne? Also, ich weiß es auch nicht. So, es sind riesen Diskrepanzen. Wir spielen in Spanien, wo zu unseren Hochzeiten in Barcelona, erinnere ich mich an ein Konzert, fast 200.000 Leute hinkommen, weil wir den riesen Hit da hatten. Und dann sagen wir uns, Mensch, das spielen wir auch mal in Deutschland und dann müssen wir mit einem 30, 40 Mann Tross hier anreisen, um dann schon mit der Hälfte unseres Personals die Hamburger Fabrik zu füllen. Und dann können noch ein paar Leute dazu rein. Also das war immer ein bisschen schwierig, aber es reizt uns. Es ist halt, Deutschland ist halt ein bisschen Neuland für uns. Ne? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Oh, verkraftet man das, dass man im Grunde genommen im eigenen Land eben, oder dass man vielleicht nicht den ganz, ganz großen Durchbruch international geschafft hat, obwohl eigentlich im Ausland ist es ja so. Ne? Das ist komisch. Ich sehe da, wir stehen auch etwas befremdet davor, wenn zum Beispiel der Sven Feth zu uns kommt und sagt, Mensch, kann ich hier ein paar Tracks von euch haben und so, und dann hörst du, dass der da die riesen Raves mit 20.000 Leuten mit beschallt, weißt du, und denkst dir, da, Mensch, das interessiert die Leute scheinbar gar nicht, wo die Musik herkommt, die wollen ihre Party haben. Okay, das will ich jetzt nicht bekritteln, ich finde es ja toll, dass es so ist. Und zum anderen glaube ich, wenn man jetzt ganz weit mal ausholen will, dass der ganze Zustand der populären Musik in Deutschland immer noch sowas ist, wie sich in einem Zustand befindet, der, als müssten wir Reparationszahlungen immer noch leisten an die Amis und Engländer für den verlorenen Zweiten Weltkrieg. Weil das ist in Spanien, Frankreich oder England nicht so. Die haben ihre eigenen Helden, die neben den anderen auch bestehen, und in Deutschland musst du da irgendwie ein bisschen Englisch vor dich hin brummen, und dann funktioniert das schon. Das Publikum hat eine unheimliche Gehirnwäsche durch die englische und amerikanische Musikindustrie erlitten, und das macht es natürlich schwierig, jetzt zu erkennen, dass im eigenen Lande möglicherweise auch was stattfindet. Da kann man auch weiter zurückgehen zu, sagen wir mal, Can, die für die ganze englische New Wave, diese Art Schlagzeugspielen von Jackie Liebezeit, Eurythmics oder sonst was, alle berufen sich auf diese Band, aber wer kennt Can in Deutschland wirklich oder hört sich da mal eine Platte von denen an, ja? Oh, Die Dissidenten sind immer an politischen Brennpunkten mit ihrer musikalischen Mission zu finden. Als die Mauer in Deutschland fiel, nahmen sie gerade für die amerikanische Plattenfirma Warner einen Videoclip in den alten DEFA-Studios in Babelsberg auf. Als der Schah den Iran verlassen musste, spielten sie in Teheran. In der momentanen gesellschaftspolitischen Entwicklung in Deutschland sehen die Weltenbummler eher einen Rückfall in die Provinzialität, bei der sich alles um sich selbst dreht, so als gäbe es nur Eberswalde bei Berlin. Das Wiederaufleben seltsamer nationalistischer Züge hatten die drei eigentlich schon längst als Geschichte in Europa abgehakt. Trotzdem lässt man sich nicht entmutigen und glaubt weiterhin an Musik als völkerverbindende universelle Sprache. Ein anderer Aspekt, jetzt speziell auf Deutschland bezogen, den ich da vielleicht noch mit verbinden würde, ist so eher, dass ich mir hoffe, wenn man also eine größere Tournee macht und da waren vielleicht 40.000, 50.000 Leute da bei einer langen Tournee und die haben da mal Musiker aus aller Herren Länder gesehen, dass die vielleicht auch so andere Länder oder andere Kulturkreise mal mit etwas objektiveren Augen betrachten, wenn sie das nächste Mal irgendwie einen Asylbewerber aus Afghanistan sehen oder so. Also vielleicht ein bisschen was von dessen Kultur und von dessen Art verstanden und gesehen haben. Und es geht ja genauso mit. Wir haben schon riesen Karawanen gemacht mit 5, 6 Bussen quer durch Asien, an irgendeinem Dorf gehalten, unser Camp aufgeschlagen, unseren Generator angeworfen und da mit Musikern musiziert. Jetzt möchte ich mal wissen, was passieren würde, wenn irgendwo im Mecklenburgischen eine Karawane mit, was weiß ich, afghanischen Musikern auftaucht, die da ihren Bus irgendwo parken und dann also sind dann ganz schnell irgendwelche Kahlköpfe zur Stelle. Und weißt du, also, und wenn man das zumindest ein bisschen klarstellen kann, dann ist da, was das Politische angeht, da schon vielleicht ein bisschen was geholfen. Also könnte man sich zumindest einreden. Ne? Ist das so ein bisschen vielleicht auch eure Mission? Man hat ja manchmal so eine Art, ich übertreibe es jetzt mal, Sendungsbewusstsein, dass man sagt, Mensch, dafür lebe ich, das finde ich interessant, Völkerverständigung. Wäre das auch ein Schlagwort, was auf euch zutreffen würde? Ja, obwohl das halt ein bisschen in so eine, ist von der Politik schon so abgenutzt, dieser Begriff, weißt du? Der, aber im Grunde genommen ist es das, weil wenn du, wie wir jetzt fast, das geht jetzt schon fast 20 Jahre, dich durch die Welt treibst, dann geht es dir so, vielleicht so ein bisschen wie den Astronauten, die da rausfliegen und dann plötzlich sehen sie da unten nur so ein kleines blaues Ding und denken sich, Mensch, was bilden die sich alle ein? Was passiert da überall? Wer nimmt sich da wie wichtig und wer ist stolz, ein Deutscher und wer ist stolz, ein Russe zu sein und was soll das alles? Weil, du kriegst so ein bisschen so einen Abstand dazu und denkst dir, Mensch, jetzt lebe ich hier 60, 70, 80, 90, 100 Jahre hoffentlich jeder, aber die Zeit ist endlich. Und die ganze Geschichte ist ziemlich unendlich. Warum soll ich mich da jetzt so wichtig aufspielen, weil ich zufälligerweise in Europa geboren bin, wo der Wechselkurs zwischen Rupi und Mark halt zu meinem Vorteil ausgefallen ist? Was macht mich da jetzt wichtiger oder was macht meine Kultur jetzt da hervorragender anderen gegenüber? Das kann man da wunderbar relativieren. Und wenn der Zuhörer dann einen kleinen Hauch kriegt, weil die Musik einfach zusammen erklingt, die Leute, die da mitspielen, konnten die nicht ohne uns machen und wir konnten sie nicht ohne sie machen, dann könnte das möglicherweise ein kleines Abbild sein, wie es auf der Welt überhaupt zugehen könnte. Das ist richtig. Was mich interessieren würde, wäre aber, manchmal hat man ja, und gerade in diesen Ländern, doch ein gewisses Gefühl für Wurzeln, eigene kulturelle Wurzeln, jetzt nicht nationalistisch gesehen, sondern kulturell betrachtet, irgendwie so ein Erdverbundenheitsgefühl mit, das ist mein Ort, hier bin ich groß geworden, hier fühle ich mich wohl, beziehungsweise da sind meine Verwandten, meine Ahnen, gerade ja speziell in Nordamerika, die Indianer, aber auch Australien. Siehst du dich da, beziehungsweise wie seht ihr euch da jetzt als Kosmopoliten? Hat man da nicht manchmal so das Gefühl, auch eigentlich ein bisschen Trauer? Ich habe das eigentlich nicht. Da sprichst du ein interessantes Thema an, ja. Es ist schon so, dass du dann, ein anderes Beispiel, man sitzt in Spanien zusammen mit ein paar Freunden und die fangen dann plötzlich an zu singen, irgendwelche spanischen Lieder und dann sind noch 5, 6 Deutsche da. Dann sagen sie, ey, singt doch mal was von euch. Betretene Minen, alles guckt sich an, am Brunnen vor dem Tore, es kommt nicht. Da merkst du plötzlich, das müssen meiner Meinung nach, das ist alles noch Nachwirkungen der Nazi-Zeit, wo halt einfach dieses Völkische und Volksmusik, die jetzt mittlerweile in diese volkstümelnde Musik auch übergegangen ist, ist einfach derartig weg vom Fenster, diese ganze Geschichte, dass man da kaum noch einen Zugang zu findet. Da finde ich andere Ansätze dann interessanter, wo ich meine Wurzeln sehen würde, jetzt im Gegensatz zu anderen, Brecht, Weil oder solche Traditionen, alles, was so in den 20er Jahren da war, da kann man jetzt noch eher anknüpfen und obwohl es jetzt auf den Platten vielleicht nicht so hörbar ist, aber in Gedanken steht das für uns schon ein bisschen dahinter, weil du bist da auch zurückgeworfen daraufhin. Das waren unsere Erfahrungen in Indien, du setzt dich dahin, lass uns mal was zusammen spielen. Ja, dann kannst du einen Song von ihm spielen und dann hört sich zum Schluss auch so an, aber du bist kein Inder. Und kannst zwar dessen Musik dann spielen, wenn du dich anstrengst und die nachspielst, und dann spiel noch mal was von mir. Und dann bist du schon plötzlich da, dass du auf dich selbst zurückgeworfen bist und sagst, ja, was ist dann jetzt von mir? Und da finde ich jetzt solche Traditionen, die wir in Deutschland haben, angefangen so mit Can, Kraftwerk, teilweise auch Embryo, wo wir alle herkommen aus dieser Ecke, das ist dann schon wieder authentisch. Also bis hin zum Techno, obwohl ich dem relativ skeptisch gegenüberstehe, aber das kommt doch irgendwie aus einer Tradition und kann sagen, das kommt von hierher. Und das sind für mich so ein bisschen deutsche Traditionen, die ich auch positiv finde, die teilweise in Ostdeutschland, also der ehemaligen DDR, noch ein bisschen mehr am Leben geblieben sind als bei uns, weil die halt nicht so einen extremen Brainwash hatten wie wir. Ne? Aber in dieser Ecke, da suchen wir dann eher selber, um zu sagen, ja, das ist unser Ding. Ne? Wohin verändert ihr euch? Was gibt's für neue Projekte in Zukunft? Irgendwas bereitest du vor, habe ich im Internet gelesen. Ja. Bereits schon ein neues Album. Ja, neues Album. Also der Plan ist, Papua Neuguinea war doch mal, unser Moa war noch mal deutsch. Und ich habe da mal einen Bericht gesehen, da sah ich so gerade bekehrte Menschenfresser, in Anführungsstrichen, und die sangen am Brunnen vor dem Tore, mit nackt, mit Lendenschurz und so kleine Hörnchen über dem Piephahn oder so, wie sie halt so aussehen, sangen aber am Brunnen vor dem Tore. Und das hat mich natürlich fasziniert, dass da schon mal sowas stattgefunden hat, was ja eigentlich unser Thema ist. Und darum wollte ich da mal runter nach Papua-Neuguinea und Samoa und mal gucken, was ist denn davon noch da, und vielleicht kann man das in unsere weltweite Sprache übertragen. Ne? Das reizt mich im Moment. When we've been there 10,000 years, shining as the sun. You know this place, I sing just praise when we first begun. To live an experience, to live an experience, to live an experience, to live an experience. Through many dangers, doors and stairs, have already come. Tis hope the promise say this far, love will lead me home. Das war der Nachtclub auf NDR4. Heute hörten Sie transkontinentale Musik, die Dissidenten. Am Mikrofon war Stefan Meyer und der sagt Tschüss und Bye-bye und wünscht noch eine angenehme Nacht. NDR 4 Nachrichten. 23 Uhr, Frankfurt. Die Deiche an der Oder werden immer brüchiger. Am Abend gab es in der Nähe des Dorfes Aurit südlich von Frankfurt einen weiteren Durchbruch. Der Deich gab dort auf einer Breite von mehr als 70 Metern nach. Die Rettungstrupps hatten zuvor die Verteidigung des Oderdeiches aufgegeben. Weiter landeinwärts soll stattdessen ein Notdamm aufgeschüttet werden. Auch an anderen Orten des Krisengebietes waren Hilfsmannschaften im Dauereinsatz. Bundeswehrsoldaten mussten nördlich von Ratzdorf einen Schaden am Damm ausbessern. Der Ort liegt am Zusammenfluss der Oder und der Neiße und ist deshalb besonders gefährdet.